Winfried Becker aus Passau. Ich hätte eben auch in die Forschungssituation einführen müssen, wie es Freund Traniello getan hat. Ich konnte es mir deswegen ersparen, weil der erste Redner, nämlich Winfried Becker, zu denen gehört, die in den letzten, ja fast darf man sagen, 20 Jahren oder 15 Jahren an der Erforschung des Kulturkampfes, des politischen Katholizismus insgesamt, der Konflikte zwischen Liberalen und Katholiken im Bismarckreich, auch an dem Fortwirken der damals begründeten politischen Formationen führend beteiligt ist und dabei fast immer aus den Quellen gearbeitet hat. Eine ganze Reihe von Büchern und Aufsätzen vor allen Dingen zu diesen Themen vorgelegt hat. Ich bin sicher, dass er besser als ich auch in die Historiografie des Kulturkampfes einführen wird. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob ich die freundlichen Worte erfüllen kann, die Herr Kleel zur Einführung gesagt hat. Ich gehe zu meinem Referat über. Ich habe mein Referat in drei Schritte gegliedert. Erstens schildere ich die Ausgangssituation und den Ausbruch des Kulturkampfes. Zweitens gehe ich ausführlicher ein auf die Argumentation Bismarcks. Und drittens versuche ich, die Beilegung des Kulturkampfes von ihrer grundsätzlichen Seite her etwas anzuleuchten. Erstens, die Ausgangssituation des preußischen Kulturkampfs war einigermaßen komplex. Sowohl was die staatliche Seite, das neu gegründete Reich, als auch was die Einstellung des Ministerpräsidenten und Reichskanzlers Bismarck, der 1870-71 im Zenit seiner großen Erfolge stand, betraf. Bismarck hatte sich vom patriarchalisch orientierten preußischen Konservativen und potenziellen Konterrevolutionär der 48er-Situation zum kriegerischen Vollender eines konstitutionellen einheitlichen Staates gewandelt. Der Dualismus zwischen Beharrung und partiellen, gleichwohl wesentlichen Zugeständnissen an die zeitgemäßen und zeitbedingten Kräfte liberaler und nationaler Modernität war in seiner Person nicht überwunden. Er äußerte sich zum Beispiel in einem zwiespältigen Verhältnis zu zentralen Institutionen des selbstgeschaffenen Reiches. So wollte Bismarck einerseits die Kraft einer unitarischen Volksvertretung für den neuen kleindeutschen, preußisch geprägten Staat nutzen, andererseits wollte er die Dynamik des Reichstages kontrollieren und im Zaum halten. Mit der Vorstellung der Unabhängigkeit der Abgeordneten konnte er sich gar nicht befreunden, wie schon seine Putbuser Diktate zeigen. Aber es war ein folgenschwerer Schritt gewesen, die nationale Ideologie ins Zentrum der Begründung und Legitimität des neuen Staatswesens zu stellen. Bismarck machte sie nun zur Integrationsideologie, nachdem sie für ihn 1848-49 noch eine bekämpfte Oppositionsideologie dargestellt hatte. Jedenfalls ergänzte für Bismarck nun die integrierende Wirkung des Nationalgefühls wesentlich die ältere Vorstellung von der dynastisch-monarchischen Fundierung des Staates. Die vor allem den Bundesfürsten nahegelegte Übernahme einer nationalen Haltung sollte in Bismarcks Augen den Zusammenhalt des Bundesstaats in doppelter Weise stärken und absichern. Gegen die Revolution im Innern und gegen die Bedrohung von außen. Betrachten wir die Ausgangssituation im Neuen Reich, so war dessen Verhältnis zu dem sich überraschend formierenden politischen Katholizismus ungeklärt, ja die gesamte innere Situation, wie sie sich in den parlamentarischen Vertretungen widerspiegelte, war ziemlich schillernd und unklar. Die starke, ja dominierende liberale Zeitströmung nahm Anstoß am Syllabus Errorum und an der Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas durch das erste Vatikanische Konzil. Über den Liberalismus hinaus wurden diese eigentlich kirchlichen Verlautbarungen als Zeugnisse eines rückschrittlichen Denkens als politische Skandale aufgefasst. Sie wurden mindestens ebenso politisch gewertet wie die überraschenden Erfolge der sogenannten Ultramontanen, der Demokraten und Partikularisten bei den bayerischen Landtagswahlen und vor allem bei den Zollparlamentswahlen von 1868. Das allgemeine, das Reichstagswahlrecht förderte die gegen den Liberalismus und die großpreußische Vereinnahmung gerichtete Einstellung weiter Volkskreise, zumal in Süddeutschland, zutage. Unübersehbar regten sich großdeutsche, föderalistische, demokratische und katholische Vorbehalte gegen den militant-liberalen und borussischen Geist des von Bismarck angestrebten Einigungswerkes. Andererseits war für dieses gerade von katholischer Seite auch Unterstützung zu verzeichnen. Der Mainzer Bischof Wilhelm Emanuel von Ketteler forderte 1867 in seiner Schrift Deutschland nach dem Kriege von 1866 die deutschen Katholiken auf, die neuen Tatsachen zu akzeptieren, und er sprach Österreich-Ungarn die Fähigkeit, die deutsche Einheit herbeizuführen, rundweg ab. Es gibt hier sehr harte Urteile über Österreich in dieser Schrift Kettelers. Bismarck ging allerdings weder auf die hier gleichsam angebotene Bundesgenossenschaft ein, noch teilte er die Schreckensvisionen der Liberalen vor den römischen Weltherrschaftsplänen des Papstes. Vielmehr hatte er selbst nicht weniger als dreimal, 1862, sodann bei der Gründung des Norddeutschen Bundes und nach den für ihn enttäuschenden Zollparlamentswahlen, versucht, den Papst zur Beeinflussung der katholischen preußischen Abgeordneten im Regierungssinne zu bewegen, allerdings erfolglos. Am Beginn des Kulturkampfs stand bekanntlich eine demonstrative Verwaltungsmaßnahme von staatlicher Seite, die Anfang Juli 1871 vorgenommene Auflösung der katholischen Abteilung im preußischen Kultusministerium. Bismarck gab für diesen Schritt die Begründung, diese Abteilung habe sich nicht bewährt. Sie habe sich mehr als ein Sachwalter der katholischen Kirche, denn als Vertreter der staatlichen Interessen verstanden, und der Ministerialdirektor Kretzig habe eine polenfreundliche Politik betrieben. Diesem Akt ging indes ein scharfer, von der Wilhelmstraße inspirierter Kampfartikel in der Kreuzzeitung voraus. Hier wurde die reichsfeindliche Zentrumspartei attackiert und es wurde ihr im Besonderen vorgeworfen, dass sie mit dem Jesuitismus und mit der Demokratie paktiere. Diese Tatsache in Verbindung mit den heftigen Angriffen, die Bismarck am 30. Januar und am 9. Februar 1872 gegen die Zentrumspartei im preußischen Abgeordnetenhaus richtete, legt die Vermutung nahe, dass der Ausbruch und die spezifische Form und Schärfe des preußischen Kulturkampfs durch Bismarcks Reaktion auf das Hervortreten der im Winter 1870 neu gegründeten Zentrumspartei bedingt waren. Dies mag behauptet werden, gewissermaßen unabhängig von einer sonst als notwendig erachteten Neuregelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat, sowie von dem schon lange schwelenden und in historischen Dimensionen ausgetragenen Konflikt zwischen katholisch-konservativer und liberal-protestantischer Welt- und Geschichtsauffassung. Man wird allerdings darauf hinweisen müssen oder betonen müssen, dass gerade diese letztere Voraussetzung doch eine wichtige Rolle für den Ausbruch des Kulturkampfs gespielt hat, aber sie ist als allgemeine Voraussetzung sicherlich zu unterscheiden von Anlass und Ursache des Kulturkampfs, Ursache vor allem das Auftreten der Zentrumspartei und der damit einhergehenden Möglichkeiten. Betrachten wir kurz das Zentrum. Im Zentrum hatten sich keineswegs nur die Mitglieder der während des preußischen Verfassungskonflikts bedeutungslos gewordenen ehemaligen katholischen Fraktion des Abgeordnetenhauses sozusagen im Stillen wieder zusammengefunden. Initiatoren seiner Führungsgruppe nahmen Einfluss auf die Aufstellung der Kandidaten in den Wahlkreisen, was Bismarck bemerkte und was ihn ärgerte, denn aus den Wahlkreisen versprach sich Bismarck prinzipiell gouvernemental ansprechbare Abgeordnete. Auf der weithin sichtbaren Tribüne des Reichstags brachte die Partei sogleich ihren Antrag auf Aufnahme der Grundrechte der preußischen Verfassung in die Reichsverfassung vor. Für Bismarck bedeutete das die Öffnung der Pandora-Büchse für alle möglichen unkontrollierbaren Strömungen und Bestrebungen aus noch keineswegs überschaubaren Teilen des soeben erst gegründeten Reiches. Das neue Zentrum bekannte sich zum Föderalismus zwar auch programmatisch, doch schlimmer als dies vergönnte es praktisch einem ausgewiesenen Föderalisten und Anhänger des soeben entmachteten Welfenhauses, Ludwig Windthorst, breiten Handlungsspielraum. Und schließlich konnte sich Bismarck durch einen zentralen Leitspruch der neuen Partei provoziert fühlen. Er lautete Justitia fundamentum regnorum und kollidierte mit dem, was er in der praktischen Politik in der letzten Zeit getan hatte, hatte er sich doch zumal in den Augen seiner beim Monarchen nicht einflusslosen konservativen Gesinnungsfreunde allzu leichtfertig über die Legitimitätsansprüche alteingewurzelter, konkurrierender Dynastien in Deutschland hinweggesetzt. So mag sich Bismarcks zunächst nicht ohne weiteres nachvollziehbarer Generalangriff auf das Zentrum erklären. Ließen ein Handeln gemäß der Koordinationstheorie weltlicher und kirchlicher Gewalt, ein Handeln, das nach der überwundenen Epoche des Staatskirchentums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allein zeitgemäß und modern gewesen wäre, im Grunde nicht zu. Doch der Begriff des Diskretionären in Ecclesiasticis hatte natürlich auch innenpolitische Konsequenzen. Gegenüber den Liberalen musste Bismarck erklären, warum er Gesetze aufgehoben oder suspendiert wissen wollte, die normativen Charakter trugen und als unentbehrlich für die Staatshoheit hingestellt worden waren. Die Antworten Bismarcks waren verblüffend einfach und sie lassen sogar den Schluss zu, dass der zugegebenermaßen politische Kampf nicht erforderlich gewesen wäre. Bismarck argumentierte, die Stellung des preußischen Staates könne mit oder ohne Kulturkampfgesetze so oder so als stets stark genug erachtet werden. Am notwendigsten erschien ihm noch die Beibehaltung der Verfassungsänderungen zu sein, weil der Staat dadurch die unbeschränkten Kompetenzen der vorrevolutionären Periode, also der Zeit vor 1848, wiedergewonnen habe. Ein weiteres Argument folgte. Bismarck machte darin die überraschende Enthüllung, dass niemand das Recht habe zu bezweifeln, zitiere, dass der preußische Staat seine Hoheitsrechte und seine Würde auch vor der Mai-Gesetzgebung vollständig gewahrt hat. Zitat Ende. Auch könne die Aufhebung von Gesetzen dem Staat nicht schaden, weil im konstitutionellen Staat der Erlass von Gesetzen einen Verzicht auf staatliche Hoheitsrechte mit sich bringe, indem er den Staat gegenüber dem Landtag oder sonst wie bindet. Also die Mai-Gesetze sind schädlich, weil sie als Gesetze erlassen worden sind und können infolgedessen aufgehoben werden. Man beachte die Rabulistik der Argumentation. Schließlich stellte Bismarck den wenig suspensionswilligen Kreisen im Abgeordnetenhaus anheim, in Zukunft bei Bedarf für die Verabschiedung neuer Kulturkampfgesetze zu sorgen. Er wolle das jetzt nicht tun, er wolle vielmehr den Kulturkampf. Ein paar Schlussbemerkungen sollen die Gesamtproblematik des Themenkomplexes eher verdeutlichen als ausschöpfen. Erstens, die Entfesselung des Kulturkampfs stand in engem Zusammenhang mit der Gründung des neuen Reiches und galt Bismarck nach eigenem Bekunden als Abwehrreaktion auf das unverhoffte und selbstbewusste Auftreten der Zentrumspartei. Zweitens, der seit 1864 verschärfte Gegensatz zwischen dem deutschen Liberalismus und dem Katholizismus bildete eine wichtige Voraussetzung für das Entstehen des Kulturkampfs, weil er die Gedankenwelt des Reichskanzlers beeinflusste und ihn in seiner, ja, ich muss sagen, Fehlperzeption einer von der katholischen Kirche ausgehenden äußeren und inneren Bedrohung seines neuen Werkes bestärkte. Drittens, ein gewisser Wahrheitsgehalt des Bedrohungssyndroms lag in dem vom Hohenzollernreich zu lösenden Integrationsproblem, auf dessen Vorhandensein der Grundrechtsantrag der Zentrumspartei unzweideutig verwiesen hat. Der Kulturkampf war für Bismarck ein Mittel, sich von diesem Problem zu dispensieren. Er bot die Möglichkeit, vom Preußentum divergierende Kulturströmungen und Minderheitenansprüche pauschal der Reichsfeindschaft zu bezichtigen. Den gefährlichen zentrifugalen Tendenzen, wie er sie auffasste, setzte Bismarck die herrschaftliche Komponente der verbündeten Regierungen, vor allem aber den ererbten Traditionsfundus der festgefügten preußischen Monarchie mit ihren situationsgemäß definierten Staatstugenden, der unverbrüchlichen monarchischen Loyalität und nationalen Solidarität entgegen. Viertens, die äußerliche Auffassung und Verkennung des Charakters der katholischen Hierarchie und ihres universalen Herrschaftsanspruchs ließ Bismarck seine kirchenpolitischen Maßnahmen als notwendige Etappen eines umfassenden politischen Machtkampfes im größeren historischen Zusammenhang begreifen. Fünftens, die von Bismarck im Umkreis des Kulturkampfs entwickelte maßlos agonale Staats- und Geschichtstheorie fand Übertragung auf das Feld der inneren Politik. Nur dadurch, dass Parteien gegeneinander ausgespielt und potenzielle parlamentarische Mehrheiten mit ihren angeblich gefährlichen Herrschaftsansprüchen verhindert oder in Dienst genommen wurden. Nur dadurch schien der konservative, um die Krone und ihre national empfindenden Vasallen gruppierte Kern des staatlichen Gemeinwohls gewahrt werden zu können. Der Kulturkampf erhielt so gewissermaßen auch die Funktion, eine eventuelle oder eventuelle parlamentarische Nebenregierung zu verhindern. Sechstens. Eben darum bildete der Kulturkampf aber auch für Bismarck keinen Selbst- oder Endzweck und musste beigelegt werden, als er auf die Dauer jene desintegrierenden Wirkungen zeigte, die Bismarck durch Bekämpfung der klerikalen Aggression gerade hatte niederhalten wollen. Siebtens. Als strategische Leitlinie bei der langwierigen Beendigung des Kulturkampfs diente Bismarck nicht die Vorstellung des Rückzugs des Staates, sondern gerade die Vorstellung der Behauptung von dessen ungeschmälerter Souveränität. Der Friede wurde schließlich von Bismarck aufrichtig gewünscht, er durfte aber nicht auf Kosten der Koordination Preußens mit der Kurie gehen und dem Staat hemmende vertragliche Bindungen für die Zukunft auferlegen. Achtens und letztens, dieser überzogene Souveränitätsbegriff diskretionären staatlichen Ermessens verweist uns auf ein Grundproblem des in der Tat zeitübergreifenden Dualismus zwischen Staat und Kirche, ob sich beide Gewalten über die Existenz und Beachtung von dem Staat vorgelagerten, staatlich nicht verfügbaren Werten verständigen können oder nicht. Vielen Dank, Ihre Geduld. Wir haben sehr zu danken für dieses Gesamtbild und für die sehr stringente Analyse der bismarckischen Politik. Da eben in der Einführung von Tranello hervorgehoben wurde, in Italien damals der Astensionismo Politico der Katholiken durchgesetzt wurde, ist im Sinne des Vergleichs gerade die Partei, die Auseinandersetzung Bismarcks mit der neuen Zentrumspartei und damit mit dem Parlamentarismus überhaupt von größter Bedeutung. Vielen Dank vor allen Dingen für diese sehr klare Zusammenfassung in den 8 Punkten zum Schluss und den Hinweis dabei auch auf diese überzogene in Konzeption von monarchisch-staatlicher Souveränität und Autorität. Überhaupt haben Sie ja gesehen, wie sehr eben diese konservative, vorparlamentarische und antiparlamentarische politische Konzeption des Kanzlers in diesen Kulturkampf voll hineingewirkt hat. Man könnte ja sagen, dass der Kulturkampf der erste Machtmissbrauch der Berliner Führungsschichten des Neuen Reiches gewesen ist, dem dann sofort das Sozialistengesetz gefolgt ist. Sie haben es als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die Beilegung des Kulturkampfes ja in dem Moment erfolgte, unter anderem, als eben der Sozialismus als größerer und stärkerer Gegner erschien und dass man nun die konservative Sammlung auch deswegen von Bismarck her in Gang setzen wollte, weil man hoffte, damit eben stärker gegenüber den Sozialdemokraten auftreten zu können. Weil die Fall des Zentrums bekanntlich nicht gelungen ist. Darf ich einen Punkt anfügen? Wir wollten hier eigentlich als eine der ersten Referentinnen die Frau Andersen haben, jene amerikanische Forscherin, die die große Windhorst-Biografie geschrieben hat. Und die hat ja auch gerade auf diesen parteipolitischen Konflikt und auf den dahintergehenden Konflikt zwischen Liberalen und politischem Katholizismus anhand der Quellen sehr hingewiesen. Und hat in jüngeren Studien gerade auch betont oder nachgewiesen aus den Quellen, wie sehr die ersten Wahlkämpfe des Zentrums auch eben in der Richtung verliefen, dass den gouvernementalen Kandidaten, die bis dahin gewählt worden waren, Gutsbesitzer, Schlossherren, von denen uns wahrscheinlich Herr Weber morgen berichten wird, dass denen das Zentrum Vertreter der kleinen Leute entgegensetzte und dass es diese durchsetzte, sodass also das ganze Problem einer von oben nicht zu steuernden, potenziell demokratischen Partei und somit einer interklassistischen Partei in dieses festgefügt erscheinende System hineingab. Frau Andersen hat uns einen Text geschickt, in dem sie gerade anhand der ersten einiger Beobachtungen aus den ersten Wahlkämpfen diesen Aspekt besonders deutlich untersucht. Wenn uns die Zeit bleibt, werde ich diesen Text vorlesen. Er kommt auf jeden Fall in unseren Band hinein, sowohl in deutscher wie in italienischer Sprache, sodass wir eben diesen Aspekt dort dann noch behandelt haben werden. Sie hatten übrigens gerade neuerdings sehr darauf insistiert, wenn ich Sie recht verstand, dass eigentlich weitgehende Annäherungen zwischen politischem Katholizismus und Fortschrittspartei, Linksliberalismus, möglich waren und durch diesen Kulturkampf verhindert worden. Das heißt natürlich nicht nur durch Bismarck, sondern ebenso durch Bionone. Wir müssen immer die Radikalität auf beiden Seiten sehen. Hier der vormoderne autoritäre Staat und dort das autoritäre System des ultramontanen Papstes. Wir haben noch ungefähr 20 Minuten für die Diskussion und ich bitte Sie um. Oh, das ist ja groß. Achso, das Mittagessen ist um 1 Uhr und gleich hier nebenan im Universitätsrestaurant mit den Bons für den, der daran teilnehmen möchte. Also haben wir noch eine gute halbe Stunde und noch länger. Bitte, das erste Wort steht wie immer unserem Präsidenten. Ich möchte nur auf einige hinweisen, also Erinnerungen, die vielleicht nicht notwendig erscheinen, dass man aber oft daran erinnern muss, das ist lange her. Das ist ja schon, weiß, ja schon einen Kulturkampf gegeben hat in den 30er Jahren. Dank. Wilhelm Busch ist charakteristisch für die Kulturkampfpublizistik. Darüber wäre vieles zu sagen, bei Wilhelm Busch auch über den Antisemitismus. Aber bitte, kommen Sie nach vorne, wenn Sie fragen wollen. Nennen Sie das zunächst Ihren Namen und bringen Sie dann Ihre Fragen und Ergänzungen oder auch Kritik, wo die kommen. Die Latze überzahlen. Bitte sehr. Ich heiße Trippen und komme von Köln. Ich werde also ungefähr am Freitagmorgen in den Fakultäten hier sprechen. Ich bin Herrn Wandelfrei sehr dankbar für den Hinweis auf die emotionalen Dinge, die in große politische Prozesse eingehen. Wir Historiker gehen zunächst mal an die rationalen, die archivalisch feststellbaren Dinge heran, aber diese emotionalen Dinge spielen eine große Rolle. Ich glaube, so ein Wilhelm Busch, der viel gelesen wurde, auch von einfacheren Kreisen, hat viel ausgelöst. Und gerade auch das Moment des Affektes gegen die Jesuiten hat, glaube ich, in der deutschen Geschichte bis in die jüngste Gegenwart hinein eine Rolle gespielt. Ich habe es bei Forschungen am Ende des 19. Jahrhunderts gefunden, dass man also in Preußisch-Berlin zusammenschreckte, wenn also der Schlözer oder einer der preußischen Gesandten schrieb, wie im Jesuitenhause in Rom zu erfahren war. Und das Jesuitische war also Inbegriff des Verschlagenen, genau wie es Wilhelm Busch dargestellt hat, des mit der Wahrheit Schindluder treibenden, alle möglichen Boshaftigkeiten initiierenden. Und das Letzte, woran ich mich erinnere, ist eine Rede des Sozialdemokraten Herbert Wehner im Deutschen Bundestag gewesen, wo er, ich glaube es war Kohl, ihn angegriffen hat und hat gesagt, Sie sind jesuitisch. Und da war also für ältere Zeitgenossen, die Jüngeren kennen das nicht mehr so, aber bis in die mittlere Generation war ganz klar, was er damit sagen wollte. Mit dem einen Terminus war also verlogen, verschlagen, hinterhältig und machtgierig und so weiter. Das war da alles drin enthalten. Und ich glaube, dass also diese emotionalen Beiströme, die in solchen großen Prozessen mitspielen, die natürlich sich nicht unbedingt und nicht allzu häufig in Archivalien niederschlagen, dass man die also nicht gering macht. Vielen Dank. Darf ich dazu zwei kleine Anmerkungen noch machen? Der Hinweis auf Wilhelm Busch ist, vielen Dank, dass Sie ihn gebracht haben. Vielen Dank für den Hinweis auf Busch. Ich möchte aber hinweisen darauf, dass doch über diese literarisch-emotionale Seite man viel finden kann in den historisch-politischen Blättern. Die historisch-politischen Blätter setzen sich praktisch in jedem Jahrgang mehrfach mit Anwürfen von also Anti-Ultramontanismus, Anti-Klerikalismus ziemlich heftig auseinander. Und deshalb weise ich darauf hin, weil jeder nur immer die HZ zitiert und dass dies eine Gegengründung war, nicht? Oder ist heute weiterhin aus dem Bewusstsein verschwunden, und wenn die HZ heute als neutral angesehen werden kann, so wird das ohne weiteres aufs 19. Jahrhundert zurück extrapoliert, und da muss ja auch schon richtig gewesen sein, aber das wollte ich noch darauf hinweisen. Zu den Jesuiten vielleicht noch ein Punkt, Herr Dritten. Ich möchte zwar nicht Ihr Argument ins Lächerliche ziehen, nur könnte ich mir vorstellen, dass als Wehner das sagt im Bundestag, manche Leute Schwierigkeiten hatten, das Fremdwort nachzuvollziehen, aber im 19. Jahrhundert war das natürlich ein ganz fester Begriff, und das gehörte wirklich zum Repertoire der Propaganda. Und in dem Zusammenhang, da ich über Bismarck referieren musste, möchte ich darauf hinweisen, dass er ausführliche Bemerkungen zu den Jesuiten gemacht hat. Und er betrachtete sie wohl als einen wesentlichen Feind, und zwar nicht so sehr wegen ihres geistigen Hintergrundes, das haben wohl mehr die Liberalen getan, sondern wegen ihrer finanziellen Mittel. Die hat er ihnen vorgerechnet, auf Henner und Pfennig, und ich kann beweisen das und so weiter im Abgeordnetenhaus. Ich muss das mal vorstellen. Das wäre heute völlig unmöglich. Zeigt eigentlich, welchen Fortschritt wir gemacht haben in diesen Dingen. Und damals wurde das allen Ernstes mit großer Heiterkeit unterbrochen, die Diskussionsbeiträge und so weiter. Bitte, Herr Weber. Man muss freilich vorweg noch hinzufügen für die Jüngeren, dass der sachliche Hintergrund dieses Konflikts, gerade zwischen den Liberalen und den Jesuiten, darin bestand, dass der Jesuitenorden damals der Träger der Ultramontanismus momentanen Konzentration und der päpstlichen Doktrinen bis hin zum Unfehlbarkeitsdogma gewesen ist. Und wenn die Liberalen im päuslichen Abgeordnetenhaus die Tagebuchnotizen des Erzbischofs Tizani aus Rom zur Hand gehabt hätten, wenn ich gegen diese Majorisierung wehrte, dann hätten sie noch heftiger gegen die Moriten polemisiert. Entschuldigung, bitte. Mein Name ist Christoph Weber, ich bin aus Düsseldorf und habe also natürlich mit großem Interesse Ihre sehr genaue Analyse, Herr Becker, der Argumentation Bismarcks verfolgt. Es gibt hier natürlich eine methodische Grundfrage schon bei der Auswertung der Äußerungen Bismarcks. Sie bringen gerade so wunderbare, man darf sagen, Knaller wie mit dem Agamemnon und den mittelalterlichen Kaisern. Bismarck galt ja als einer der großen Parlamentsredner seiner Epoche. Die Frage ist aber, ob gerade dann, wenn Bismarck sich prinzipiell äußerte und weit ausholte in der historischen Begründung, ob er dann die Wahrheit gesagt hat, ob er dann sozusagen seine wirklichen Absichten geäußert hat oder ob er nicht gerade in den großen prinzipiellen Äußerungen, wenn man sie in dem Laufe seines Lebens nebeneinander stellt, sich jeweils der momentanen Lage angepasst hat. Etwa die großen historischen Argumentationen fallen in das Jahr 1873, als er eben mit Virchow den Kulturkampf erfunden hat als Begriff, voll in das bildungsbürgerliche, in die bildungsbürgerliche Trommel eingeschlagen hat. Man weiß ja auch, dass er Giesebrecht studiert hat, die Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Vielleicht hat ihn das beeindruckt. Ich meine, damit hat man noch nicht den wirklichen Bismarck. Sie, Herr Becker, haben aber sehr wohl auch den wirklichen Bismarck gebracht. Nur meine ich, könnte man das dann schon noch etwas schärfer herausbringen und auch etwas weniger als fiktiv oder präventiv, sondern auch als real ansehen. Und zwar halte ich für das Wichtigste, was Sie hervorgehoben haben, den Hinweis darauf, dass Bismarck sich wenigstens subjektiv, vielleicht aber doch auch etwas objektiv, umgeben sah von einer Welt parlamentarischer Feinde, die er, von denen er befürchtete, dass sie trotz ihrer großen Heterogenität in irgendeinem katastrophalen Augenblick, den er als preußischer Politiker immer übermorgen bereits drohen sah, sich zusammenschließen könnten und die tödliche Koalition, um die tödliche Koalition zu vollziehen. Er wusste, dass einmal ein österreichischer General Berlin erobert hatte, der General Hardig von Futtack. Er wusste, dass Preußen in napoleonischen Kriegen einmal vernichtet war. Kein anderer europäischer Staat war von Napoleon so an den Boden wie Preußen. Und er befürchtete, dass es eine große Koalition geben könnte zwischen Franzosen, rheinischen Katholiken, Polen, Russen, Österreichern, Dänen, Engländern. Und in dieser Koalition, glaubte er, würde der Jesuitenorden die Rolle eines Trait d'Union, einer großen Geheimpolizei bilden, die diese Koalition in den einzelnen Hauptstädten zusammenschmieden könnte. Das war sein Albtraum. Und jetzt konkret, es ist ein Albtraum gewesen. Er hat ja dieses berühmte Bild von seinem Traum gehabt, wo er die deutsche Karte vor sich sieht und alle einzelnen Teile Deutschlands blättern ab. Die illoyalen deutschen Bundesstaaten, die er verdächtigte, Kurhessen, das wieder einmal zu den Waffen greifen könnte, die Sachsen und so weiter. So, was war aber seine konkrete Angst, als die Zentrumspartei entstand? An der Spitze der Zentrumspartei stand sein alter, uralter Busenfreund, der zu seinem Feind geworden war, der Herr von Savigny. 40 Jahre Freundschaft waren in klamoroser Weise zu Bruch gegangen und er stand jetzt an der Spitze dieser Fraktion. Wer war Savigny? Er war der Schwager des Grafen Arnim, des Mannes, der ganz offen ihn als Reichskanzler ablösen wollte. Und Arnim wiederum war das liebste Kind in der Teerunde der Kaiserin Augusta. Und wenn Sie zu Recht sagen, dass Windthorst die Obsession Bismarcks war, dann muss man erwähnen, dass er vor dem rauschenden Seidengewand der Kaiserin genauso große Furcht und Angst hatte. Die Kaiserin Augusta war sein lebenslanger Albtraum. Und mit einem Wort. Der Kulturkampf, Der Kulturkampf ist, wenn ich das so sagen darf, und Sie haben mir hier wichtige Anregungen gegeben, die ich habe hier etwas zuspitzen möchte. Der Kulturkampf ist für Bismarck ausgebrochen, weil er sich von einer konservativ-katholischen Koalition, die bis in das Machtzentrum des Hofes reichte, bedroht fühlte. Wenn an der Spitze des Zentrums Leute wie die Reichensperger und selbst noch Malincourt alleine gestanden wären, ohne Savigny und ohne Windthorst, dann hätte er mit dieser Koalition den Kulturkampf nicht begonnen. Das ist also meine Anfrage an Ihre Interpretation. Vielen Dank, Herr Weber. Ich glaube doch, dass man den Reden Bismarcks, nicht den Gedanken und Erinnerungen, aber den Reden wesentliche Aufschlüsse entnehmen kann für seine Auffassung dieses Kampfes, die den Kampf ja selbst im Grunde erst hervorgerufen hat. Gedanken und Erinnerungen habe ich eigentlich nicht zitiert. Da gibt es wohl einige Stellen, etwa seine Auffassung von der Ehe. Nicht? Da ist, als guter Lutheraner sei er für die bürgerliche Ehe. Nicht? Also da wird schon auch etwas sichtbar, aber im Großen und Ganzen ist dieses eine so eine Rechtfertigungsdarstellung. Man muss wohl gewichten zwischen dieser Darstellung ex post und dann den Reden, die er unmittelbar im Kulturkampf gehalten hat, bei seinem Ausbruch auf dem Höhepunkt und bei der Beendigung. Wenn Sie sagen, dass manche Dinge, sozusagen diese Knaller, die ich gebracht habe, die, es ist wohl nicht schwer, die zu suchen, die tauchen überall auf. Man muss sie bringen, man kann gar nichts anderes machen. Nicht? Die würden sich auf eine bestimmte Zeitepoche beschränken, so kann ich dem nicht ganz zustimmen. Die Dinge werden von ihm 1886 wieder aufgegriffen. Da steht dasselbe im Grunde da wie 1873 und 1871. Das hat sich nur partiell gewandelt. Partiell ist nicht ganz richtig. Es hat sich schon gewandelt in der Art, wie manches vorgebracht wird und auf die Situation genau abgestellt wird. Aber diese Geschichte mit Priestertum und Königtum, Agamemnon von Aulis über das Mittelalter bis gestern per Frankos, jeder will die Witz dreht sich im Grabe um, aber er hat das so zitiert. Das ist bei ihm schon eine konstante Vorlesung und Sie haben das ja auch unterstrichen mit Ihren Ausführungen, und Sie sagten, er sieht diese gewaltige Koalition außenpolitisch, innenpolitisch mit der Spitze auf sein Herz zielend, Kaiserin und so weiter, sieht er auf sich gerichtet. Man muss hier sehr viel interpretieren und sehr viele Zwischentöne auch deutlich machen, deshalb haben wir ja Gott sei Dank die Diskussion. Ich habe hingewiesen auf diesen Komplex Krone sehr intensiv, weil es mir darum ging, einen Kerngehalt von Bismarcks staatlichen Vorstellungen zu erfassen. Ich glaube, das hat man mit der staatlichen Souveränität und der Krone. Ich habe nicht darauf hingewiesen, wie es wirklich damit bestellt war. Und die reale Situation mag, so beklagenswert sie gewesen sein mag, gerade dazu geführt haben, dass er dieses Argument ganz besonders stark herausgestellt hat. Er wollte den Zugang zum Monarchen gewinnen, nicht die Kaiserin Augusta. Die sollten alle ausgeschaltet werden, so könnte man es auch interpretieren. Nicht, also nicht grundsätzlich deduzierte Auffassungen, sondern auch auf die Situation eingehende Auffassungen und von der Situation her einen überspitzten Gehalt bekommende Äußerungen. Und das ist ja etwas, was wir bei Bismarck immer wieder beobachten können, die ungeheure Konkretheit und Dichte also die Anpassung an die Situation, dass er auf die Dinge eingehen kann. Ich sehe hier bei ihm eine viel größere Bedeutung als in der Rede als solche. Als Redner an sich war er meines Erachtens doch nicht ganz so wirkungsvoll. Ich darf vielleicht hinweisen auf Härtling, der ihm natürlich aus Gegnerschaft dann sagt, Bismarck, ich weiß nicht, woher der das große Ansehen kommt, im Reichstag trat er mit einer mickrigen Stimme auf. Nicht? Also die hohe Stimme war schon nachteilig. Und auch die Art, wie er das machte, er war also immer Ressentiment geladen. Ein Redner muss also etwas Grandezza vielleicht ab und zum Ausdruck kommen lassen. Das fehlte ihm so etwas. Er war nicht souverän genug als Redner. Und er war als Redner ja auch, er hatte eine advokatische Art, nicht, zu reden, dass er den Gegner ad absurdum führt und seine Äußerungen übersteigert, darbietet. Das war so eine Trickmethode. Also, nicht, aber dass er die Argumente immer auf die Situation eingestellt hat und dass er mit wirklich verbal auch Konflikte bewältigt und in seinem Sinne gelöst hat, das ist ein großes Talent, glaube ich, gewesen. Ich kann im Grunde nur unterstreichen, was Sie gesagt haben, nur meine Frage ist natürlich, war das real? Es war doch alles im Grunde nicht real. Es war eine Fehlperzeption. Deshalb mein Hinweis auf das Präventive und das Fiktive. Und das bestätigt ja auch das Ende meiner Ausführungen. Zum Schluss sagt er, also man ist platt, wenn man das liest. Das wäre ja nicht nötig gewesen. Die preußische Staatshoheit war immer in Esse. Die hat es überhaupt nie, der preußische Staat war überhaupt nicht imstande abzudanken. Er hat das immer behauptet, dass er abdanken müsse, weil die große Koalition da sei. Er schafft eigentlich durch seine Auffassung der Situation, durch seine Perzeption, schafft er politische Realitäten. Und ich finde, das ist eigentlich gar nichts so Neues und Außerordentliches. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass das auch teilweise beim Ost-West-Konflikt der Fall gewesen sei, womit ich dessen realen Kern in keiner Weise in Abrede stellen möchte. Aber soll diese Komponente des Fiktiven, der Perzeption, der verbalen Herbeiredung, also der Herbeiredung von Situationen, die so gar nicht bestehen, das muss man, glaube ich, sehr stark in Rechnung stellen. Die Liberalen waren da viel ehrlicher. Die hatten eine klare Geschichtsauffassung, da war die Reformation, das war das großartig, dann kam Hegel, die Staatstotalität, aus der Totalität konnte dann alles abgeleitet werden, der konstitutionelle Staat war der Ersatzgott, das ging alles, nicht? Das war alles möglich. Bismarck hat aber daran nicht geglaubt, an diesen liberalen Staat hat er im Grunde nicht geglaubt, er wollte ihn ja auch nicht. Und deshalb kann ich auch, Herr Lille, verzeihen Sie vielleicht diesen Schlenker, Sie hatten am Anfang mich haftbar gemacht für eine historiografische Einführung, die ich schuldig geblieben bin. Ich muss sagen, das große Buch von Gall über Bismarck wird durch den Kulturkampf meines Erachtens nicht bestätigt. Also Galls These, die Modernität von Bismarck kann ich nicht nachvollziehen. Das ist rückschrittlich. Das ist der Aufbau eines Popanzes, das ist der Regress auf die Revolution, auf die vorrevolutionäre Situation in Preußen, das ist die Krone als der Kern der Staatsgewalt, darüber war man längst hinaus, im Grunde nur erklärbar aus diesen vielleicht also psychologisch mitspielenden Momenten. Er bleibt da eigentlich immer Politiker. Der Reichsinstitut des Frankens. Ja. Ich glaube, für die Antwort von Herrn Becker spricht doch auch die Überlegung, dass Bismarck in allen konkreten Dingen ein ganz großer Realist war, der die Gegenkräfte sehr wohl einzuschätzen wusste. Aber bitte, ich hoffe auf weitere Worte. Sì, sono Zaffi Davide e volevo toccare un aspetto secondario della sua relazione che però mi interessa molto ed è questo, il Kulturkampf, diciamo così, l'atteggiamento di Bismarck nei confronti del Zentrum è originato da una concezione di Stato abbastanza chiara che lei ha illustrato molto bene. Volevo chiedere però se in questa sua lotta contro il partito del centro e contro l'influenza della Chiesa Cattolica in Germania non abbia giocato, che ruolo ha giocato il timore non so quanto giustificato, che la gerarchia cattolica o il centro potessero divenire ostacoli nel tentativo di desnazionalizzare i polacchi della Prussia. Vale a dire, se Bismarck sentiva la gerarchia cattolica o il centrum, come diciamo, ostacoli nella sua politica verso la minoranza nazionale polacca. Ja, es sind ja mehrere Fragen. Also die Frage der staatlichen, der Staatsbegriffes von Bismarck ist sehr schwer zu klären. Ja, was ich versucht habe deutlich zu machen, ist, dass er den Staat sehr stark von einem Machtzentrum, einem Souveränitätszentrum her definiert, das bei der Krone liegt. Bei der Krone liegt, die Kronrechte aber interpretiert Bismarck selbst. Er ist er hat einen sozusagen voluntaristischen Staatsbegriff, den Wilhelm war nicht fähig oder nicht willens, in dem Sinne, wie Bismarck nun den Staat als Träger des Kulturkampfs anzusehen. Nicht? Er hat selbst, es ist für ihn, der Staatsbegriff ist für Bismarck ein Mittel seiner Machtbefestigung. Das ist kein Begriff, den man irgendwo herunterholen kann von der Decke, sondern der ist praktisch mit seinem politischen Handeln, ergibt sich aus seinem und mit seinem politischen Handeln. Und damit verbunden ist etwas sehr Wesentliches, nämlich die Unfähigkeit, möchte ich schon sagen, die Unfähigkeit, einen vernünftigen Modus der Integration von abweichenden Meinungen, Bevölkerungsgruppen, Minderheiten, auch Konfessionen zu gewinnen. Wenn der Staat nur von der Souveränität, von der Macht, von der Krone, von dem engsten Kern der Selbstbehauptung her interpretiert wird, das kommt alles auch aus der Situation von 1870-71. Der Staat ist als kriegerisch ins Leben getreten. Das war nicht einfach etwas wie jetzt, wo friedlich gewählt wird und die Sowjets dann zusichern, dass sie bald abziehen werden. Das war das ja nicht, sondern es wurde kriegerisch, wurde dieser Staat ins Leben gerufen. Dieser Komplex des Kriegerischen begleitet Bismarck in seiner Laufbahn weiter. Nicht? Und der führt eigentlich dazu, dass er nicht imstande ist, sich eine friedliche Integration der verschiedenen Kräfte und auch der Polen, der katholischen Kirche vorstellen zu können. Oder man muss auch sagen, er hat es im Grunde gar nicht versucht. Er hätte es ja versuchen können. Es war doch nicht so schlimm, also die Bayern kamen ja doch, sie zogen ja mit in den Krieg und der Ludwig hat er gegen die entsprechenden Handsalben hat er sich ja bereit erklärt, dieses Reich mitzutragen. Man hätte es versuchen können. In Bayern war die Fortschrittspartei sehr stark, nicht, die für diesen kleinen deutschen Kurs war. Er hat es aber im Grunde nicht versucht. Warum? Das ist eben schwierig. Er hat es wirklich nicht versucht, es gelingt ihm keine Integration. Meines Erachtens hat er die antipreußischen polnischen Tendenzen maßlos übertrieben. So schlimm war das alles nicht. Man muss es aber sehen, vor dem Hintergrund der Geschichte Preußens. Preußen hat ja vom 18. Jahrhundert her mit Österreich und Russland zusammen die Politik der polnischen Teilungen auch betrieben. Es ist also auch jetzt wieder die preußische Macht in ihrem innersten Kern berührt durch diese Minderheitenfrage. Auch die hat natürlich eine außenpolitische Dimension. Es steht im Grunde das Anwachsen Preußens zur Preußen-Deutschlands jetzt zur europäischen Großmacht zur Disposition durch die Wahlagitation der deutsch sprechenden in Polen, in den polnischen Teilen der Monarchie wirkenden Geistlichen. So wird das für Bismarck ein Nenner. Nicht? Das bringt er zusammen. Nicht? Polen hat doch für Preußen eine Möglichkeit gegeben, sich auszudehnen in seiner Geschichte. Nach Westen war der Weg versperrt, also dann offenbar wollte man ihn im Grunde nicht, wollte er das Rheinland gar nicht haben. Also er findet kein Integrationsmodell für dieses Reich. Und der Kulturkampf ist die Variante dieser präventiven Abwehr eines Integrationsmodells. Bitte, ja, ist noch eine Zusatzfrage gleich von Ihnen. Es ist wohl am besten, wenn ich versuche, jetzt dort zu sprechen. Also der Gegenstand meiner Frage war, wie gerechtfertigt war die Befürchtung Bismarcks, dass die Zentrumpartei bzw. die katholische Hierarchie könnte ein Hindernis werden, zum Weg, also zur Denationalisierung der Polen. Also konnte eventuell das Zentrum bzw. die katholische Hierarchie wirklich eine Rolle zur Verteidigung der Polen in Preußen spielen? Natürlich konnte sie das. Es gibt vom 19. Jahrhundert her, vom frühen 19. Jahrhundert her, doch die auch in der Romantik gründende Verbindung von Nation, Konfession, Nicht? Und Bismarck hat eben hier geglaubt, dass diese Wahlagitation zu einer polnischen Identität innerhalb Preußens führen könne. Und das musste er ablehnen, oder aus seinen Prämissen, er musste es nicht, aber er tat es, aus seinen Prämissen her hat er diese zusätzliche Identität in Preußen abgelehnt. Preußen war für ihn ohnehin in vielfacher Weise bedroht, nicht wahr? Katholisches Rheinland. Nicht? Und er besinnt sich dann auf die Tradition, auf den Kern der preußischen Geschichte und ihrer Machtentfaltung, und er lehnt diese Dinge ab und er glaubt in der Tat. Und da sind die Dinge für ihn ja, es geht ineinander über. Es geht nicht nur um die Bewahrung der Nation oder der polnischen Sprache oder der polnischen Konfession, sondern das alles gewinnt eine Funktion als Bedrohung des preußischen Staates. Ja, natürlich. Ich will versuchen, Sie zum Antworten. Bismarck ist kein Liberaler gewesen, von der Herkunft her. Er war nicht von der Aufklärung beeinflusst und er hat infolgedessen diese aufgeklärten Hintergründe der Franzosenfreundlichkeit, die Sie erwähnt haben, eben nicht nachvollziehen können. Das ist für ihn etwas, was eigentlich keine, nicht das, er steht nicht mehr in dieser Tradition. Er hat, das konservativ-pietistisch. Also von daher ist er nicht beeinflusst. Man müsste dann aber auch hinweisen vielleicht auf die Politik der Behauptung Preußens nach Osten, wiederum in den Alvensleben'schen Konventionen zum Beispiel, nicht 1863, da spielt sicherlich eine Rolle, da ist der außenpolitische Komplex wieder zu sehen. Ja, dann liegt es vielleicht nahe, auf andere hinzuweisen als Bismarck im Umkreis seiner Argumentation. Ich verweise vielleicht auf den Antisemitismus Weitschkes, die hosenverkaufenden Jünglinge aus den polnischen Gebieten, aus dem Osten, sehe ich also, dass davon ein gewisser Einfluss bei ihm zu spüren war. Nicht? Der Antisemitismus nimmt ja eben in dieser Zeit sehr stark zu, findet auch eine Stütze im Reich. Ja. Und das der 70er Jahre, der doch eigentlich eben die Suprematie des Deutschen auch in den polnischen Provinzen durchsetzen will, und parlamentarisch war die Zentrumspartei die einzige größere Kraft, die dem widersprochen hat. Also da kommen sehr viele Dinge hinein, wobei gerade jetzt der erneute Hinweis auf die polnische Dimension ja auch auf eine Verschärfung von nationalen Konflikten im Zusammenhang mit diesen Kulturkämpfen zurückverweist, welche bis in die Gegenwart angedauert hat. Friedrich Wilhelm IV. War wohl der Letzte, der aus einer traditionellen, romantischen, pluralistischen Auffassung von Reich und Deutschem Bund und der Rolle Preußens in einer solchen Föderation sowohl die nationalen wie die konfessionellen Konflikte beilegen konnte. Und danach kommt die Steigerung und die Kombination von Preußen. Und vergessen Sie nicht, das ist für uns alle selbstverständlich, aber man muss es vielleicht für die italienischen Kollegen sagen, Das alte Preußen war ein deutsch-slawischer Mischstaat. Auch, aber wenige. Gut, das französische Gymnasium, gut, das war die hugenottische Teiltradition. Aber in dem Maße, in dem Preußen seit 1850, 1860er Jahren in der Auseinandersetzung mit Österreich zur deutschen Führungsmacht wurde, in dem Maße verschärfte sich eben auch das preußisch-polnische Problem. So wie es ja auch einer der polnischen Abgeordneten 1871, ich glaube im Reichstag, gesagt hat, sie wollten ja durchaus, solange Gott nicht anders über sie befunden hätte, zum preußischen Königreich gehören, aber nicht zum Deutschen Reich. Das Deutsche Reich wirkte dann eben auf dem Umweg über die preußische Schulpolitik und die Kirchenpolitik, vor allem über die Schulpolitik, eben entnationalisierend. Und selbst das verhängnisvolle Werk fort, welches Preußen seit den 1850er Jahren begonnen hatte, und was dann ja gedauert hat, Sie wissen bis wann. Aber ich glaube, na, Sie bitte. Joachim Scholtisek aus Bonn. Ich glaube, diese komplexe Lage, die Sie am Anfang Ihres Vortrags angesprochen haben, die ist schon ganz gut rausgekommen, gerade auch in dem Disput zwischen Ihnen. Was mir so aufgefallen ist, dass dieser alte historiografische Streit damals zwischen nationalliberaler Geschichtsschreibung und katholischer Geschichtsschreibung da wieder ein bisschen herausgekommen ist. Und ich frage mich, ob dieser Streit nicht auch eventuell zu verbinden ist oder ob dieser Streit nicht doch begraben werden müsste, dass man einerseits sagt, es ist ein Abwehrkampf oder ein Generalangriff gegen das Zentrum gewesen und die nationalliberale Geschichtsschreibung geht oder ging davon aus, dass man gesagt hat, es ist ein Abwehrkampf Bismarcks gewesen. Und das ist vielleicht für den Historiker nicht so befriedigend, wenn man sagt, es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Man muss es, glaube ich, doch akzeptieren, dass es eben kein Schwarz und Weiß gibt, sondern alles etwas grau ist. Und ich würde sicherlich, oder es ist ganz klar, dass Bismarcks Fehlperzeption nicht zu bestreiten ist, dass er das wirklich immer weiter in sich auch gesteigert hat, dass es eine self-fulfilling prophecy geworden ist, diese Angst vor dem Ultramontanismus. Aber andererseits würde ich genauso zugestehen, dass das Zentrum sich sehr undiplomatisch und im Grunde genommen auch sehr unvernünftig, gerade in der ersten Zeit, in den ersten Jahren. Ja, genau, vielleicht auch könnte man sagen, mit dem Tod Pius des IX. Ist ein Schnitt zu setzen, wenn man einen Schnitt setzen kann, dass eben vorher diese demokratischen Tendenzen eben doch nicht so stark vorhanden gewesen sind oder nur rudimentär überhaupt nur vorhanden gewesen sind. Pius gar nichts zu tun. Ja, Pius überhaupt nichts zu tun. Ja. Da dürfen Sie aber, können Sie Ihre Frage noch einmal konkretisieren? Was hat denn das Zentrum verkehrt gemacht? Also Sie hatten einen harten Ausdruck eben, schlecht verhalten. Worin haben Sie sich verkehrt verhalten? Da fällt mir jetzt gerade nur auch Margaret Anderson ein, die zum Beispiel auch gerade 1871, als das Zentrum sich in der Reichstagsdebatte, da kann man dann wieder auf den italienischen Faktor zu sprechen kommen, gegen die Gründung des italienischen Staates und stark eben propäpstlich eingesetzt hat, das natürlich auch gerade im nationalliberalen Deutschland sehr viel Widerspruch hervorgerufen hat und es dadurch Bismarck auch sehr leicht gemacht worden ist, in diese Kerbe weiter reinzuhauen. Bismarck hat das sicherlich weiter ausgenutzt. Man soll das damit nicht rechtfertigen, aber er konnte diese Tendenzen oder diese schlechte Diplomatie des Zentrums sich auch zunutze machen. Ich möchte das eigentlich doch nicht gern überbewerten, diese Aktion. Bismarck wusste doch die internationale Lage schon einzuschätzen. Und die Lage des Papstes war doch nicht gut. Also dass durch das Willfahren gegenüber einem solchen Antrag also wirkliche Schwierigkeiten für die deutsche Politik hätten entstehen können, oder das weiß ich. Also das glaube ich nicht. Also dass das hier nun außerdem war das ja nur ein Teil dieser gesamten Zentrumsstrategie. Ich glaube auch nicht, dass sicher, das hat er, was Sie sagen, ist insofern schon richtig, als Bismarck sich damit er hat sich damit mehrfach auseinandergesetzt. Also das taucht auch auf in den Debatten. Ich glaube aber, dass die Problematik doch eine viel umfassendere war. Er hat ja später auch gesagt, das Zentrum kann ruhig wieder konfessionell werden. Wenn das für den Papst eintritt, macht das im Grunde nichts, hieß das ja dann. Das Zentrum durfte nur für ihn nicht politisch werden, das war das Problem, dass es sich mit anderen Mitregierungsansprüchen im Reich, wie er das sah, verbunden hat. Das war eigentlich das Problem. Also er will eigentlich jede von vornherein keinerlei sie in eine demokratische Entwicklung hineinvollziehende Opposition zulassen. Er will keinerlei Möglichkeit für eine demokratische Opposition entstehen lassen, die das Zentrum schon verkörpern konnte, gerade mit dem Grundrechteantrag. Ich glaube, diese inneren Dinge sind wichtiger, die inneren Verbindungsmöglichkeiten des Zentrums mit Polen, mit der Fortschrittspartei, teilweise auch mit den Konservativen, nicht? Und dann hat Windthorst noch den Trick versucht, ihm beim Monarchen auszustechen, indem er sagte, du bist im Grunde ein Vertreter des linken Parlamentarismus und dagegen muss ich aus konservativen Gründen Opposition machen und ihm dadurch das Wasser beim Monarchen abgraben wollte. Also diese Dinge sind, glaube ich, schon wichtiger, das Innenpolitische, ob er wirklich glaubte, dass dadurch, und er hätte es ja auch nicht getan, nicht? Also ich weiß nicht. Und ich würde das nicht so scharf bewerten wollen wie Sie, diesen Antrag. Er ist so ein bisschen Interessenpolitik, katholische Interessenpolitik, da würde ich Ihnen recht geben. Aber das würde ich nicht so scharf in den Vordergrund stellen, auch in keiner Weise als Rechtfertigung für Bismarcks Handeln heranziehen wollen. Aber es ist jedenfalls sehr interessant, dass an dieser Stelle italienische und preußisch-deutsche Konstellationen verglichen worden sind. Denn auf diese Weise hat ja die römische Frage einen kurzen Moment lang in den Ausbruch des deutschen Kulturkampfes hineingewirkt. Was ja Bismarck nicht daran gehindert hat, schon sehr bald zu versuchen, das Zentrum mit Hilfe des Papstes zu zähmen. Nicht? Also natürlich. Er hatte gar nichts dagegen, auch sich sofort mit dem gefürchteten Oberhaupt der gegnerischen Koalition zu tun, wenn der vielleicht jetzt das Zentrum stillhalten würde. Gut, die Parallelen 1866, 1870, 71, die haben wir ja alle im Kopf und in der Erinnerung, die ja von den Deutschen immer übertrieben worden sind. Die Deutschen haben auch Bismarck selbst ja nie verstanden, dass der neue italienische Staat liberaler war als der neue deutsche Staat und dass deswegen auch die liberale Klasse Dirigente, die Destra Storica, sich nicht von ihm in einen solchen brutalen Konflikt wie Kulturkampf hineinziehen ließ. Es gibt immer noch sehr vieles zu sagen und ich sehe, dass Herr Weber noch so einiges an Kritik vielleicht hat. Vielleicht können wir das morgen mit Ihrem Referat verbinden, denn Sie führen ja eben eine Gruppierung vor, die zum Teil direkt in diese Auseinandersetzung hineingehört. Es ist nämlich jetzt 10:50 und Kürze der Veranstaltung soll ja auch zur Vermenschlichung des Seminars dienen. Ab 1 Uhr gibt es Mittagessen und um 14:45 pünktlich, also nicht um 3 Uhr, aber um 14:45 alle 3:15 vogliamo ricominciare e passiamo al versante italiano con la relazione del collega Van. Scusate, potete lasciare qui le cartelle. Chiedo scusa perché la mensa che è a 100 metri è self-service e di questo chiedo scusa, quindi esige la doppia mano. La doppia mano.